Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Gegen 11:30 an einem heißen Montagmorgen im August stieß der Schlachter Bettino Cola mit blutgetränkter Lederschürze die Metalltür an der Rückseite des Schlachthofes von Marghera auf und trat in die sengende Sonne. Er wurde begleitet von einer Welle feuchtheißer Luft, beißendem Gestank und lautem Geheul. In der Sonne spürte man kaum eine Abkühlung, aber wenigstens war der Gestank der Innereien hier weniger stechend. Der Lärm rührte nicht mehr von dem Brüllen der Hammel und Kälber her, das den Raum hinter ihm erfüllte, sondern von dem Verkehr, den die zum Ferragosto nach Venedig strömenden Touristenmassen verursachten. Bettino Cola wischte seine blutige Hand an der Schürze ab, griff in seine Hemdtasche und zündete sich eine Nationali an. Er wandte dem Schlachthof den Rücken zu und betrachtete den Wald aus Schornsteinen bei Mestre. Aus einigen schossen Flammen, aus anderen quollen graugrüne Rauchschwaden. Rund um den Schlachthof war Ödland, als fürchteten selbst die Fabriken das Blut. Sie hielten Abstand von dem niedrigen Betonbau. Ihre tödlichen Ausflüsse dagegen sickerten rückhaltlos in den Boden und kamen dem Schlachthof jedes Jahr näher. Die Natur hier draußen war vergiftet. Doch das schreckte die Menschen weniger als das, was drinnen im Schlachthof vorging. Bettino Cola warf seine Kippe auf den Boden und schaute nach unten, um sie auszutreten. Jenseits des Zauns lag etwas. Ein roter Schuh. Er kroch durch ein Loch im Zaun und betrachtete den feuerroten Satinschuh mit dem sehr hohen, sehr dünnen Absatz. Roba da Butala. Eine komische Marke. Liegt da nicht noch einer? Doch, da lag noch einer. Er leuchtete durchs hohe Gras. Vorsichtig griff Cola nach dem Absatz. Er hing irgendwie fest. Mit einem Ruck zog der Schlachter... Oh mein Gott! Nein! Venezianische Charade. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Erster Teil. Bettino Cola? Ja? Sie haben uns gerufen? Ja. Eine Tote? Hier. Ich dachte, man könnte mit den Schuhen vielleicht noch was anfangen. Ich habe an einem gezogen und dann habe ich sie gesehen. Vor der Toten ging der Polizeibeamte vorsichtig in die Hocke und bog das hüfthohe Gras zur Seite. Eine haarlose Wade kam zum Vorschein. Langsam nahm er seine Sonnenbrille ab. Spähte angestrengt in den Schatten und verfolgte mit seinem Blick die langen, muskulösen Beine über knochige Knie bis zu dem spitzenbesetzten roten Höschen unter dem knallroten Kleid, das übers Gesicht gezogen war. Cazzo, das ist ein Mann. Normalerweise wäre die Nachricht, dass man in Marghera einen Prostituto Travestito mit eingeschlagenem Gesicht und zertrümmertem Schädel gefunden hatte, eine Sensation gewesen. Sogar für die abgebrühten Angehörigen der Questura in Venedig. Doch heute gab es eine größere und spektakulärere Neuigkeit, die sich wie ein Lauffeuer durch die Korridore der Questura verbreitete. Oh, Kommissarin! Signorina! Haben Sie es schon gehört? Was denn? Ach, soll ich etwa nicht sofort zu Pater kommen? Das wäre meine Neuigkeit. Nein, nein, er wartet schon auf Sie, aber Paters Frau ist weg. Was soll das heißen, weg? Haben Sie nicht gehört, mit wem sie durchgebrannt ist? Durchgebrannt? Tito Burrasca. Was? Ja! Aber das gibt's doch nicht, Signorina. Sie nehmen mich auf den Arm. Aber doch, das gab's. Nach 27 Jahren war Maria Lucrezia Patta bei ihrem Mann ausgezogen, um in die Mailänder Wohnung von Tito Burrasca zu ziehen, dem Begründer und Hauptbetreiber von Italiens Pornoindustrie. Wie beliebt der Vice Questore war, zeigte eine Wette, zu der sich einige Polizisten verstiegen. 100.000 Lire für den Ersten, der es wagte, sich bei ihm nach dem Befinden seiner Gattin zu erkundigen. Vice Questore. Ach, endlich, Brunetti, wo bleiben Sie denn? Ich hatte noch zu tun, entschuldigen Sie. Ich bin eben aus Mestre angerufen worden, Kommissario. Mestre? Ja, Mestre. Die Stadt am Ende des Ponte della Libertà auf dem Festland. Sie haben sicher schon mal davon gehört. Warum haben die aus Mestre bei Ihnen angerufen? Sie haben einen Mord und keinen für die Ermittlungen. Ja, aber die sind doch da drüben mit Personal viel besser ausgestattet als wir, Vice Questore. Zwei von den Kommissari sind im Urlaub, einer hat sich ein Bein gebrochen und der Letzte, oder vielmehr die Letzte, ist in Mutterschaftsurlaub. Ja. Was haben Sie denn über den Mord gesagt? Ein Stricher. Transvestit. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen und die Leiche draußen in Marghera deponiert. Ja, ich habe eigentlich von diesem Wochenende an Urlaub. Wir haben schon alles gebucht. Das kann warten. Ja, meine Frau und die Kinder. Und außerdem sollte sich diese Sache ja wohl schnell erledigen lassen. Man muss nur den Zuhälter finden und eine Liste der Kunden zusammenstellen. Der Täter gehört garantiert zu Ihnen. Haben die denn Zuhälter? Huren? Ja, natürlich haben die Zuhälter. Auch männliche Huren, Vice Questore? Wie kommen Sie darauf, dass ich so etwas wissen sollte? Brunetti dachte an Paters familiäre Situation und wechselte rasch das Thema. Ob die Leiche wohl noch dort liegt? Ich möchte sie mir gern ansehen. Da der Fall zum Mestre gehört, sehen Sie zu, dass Sie deren Fahrer nehmen, nicht unsere. Als Brunetti aus dem schattigen Eingang der Questura kam, traf ihn die Sonne mit voller Wucht. Das grelle Licht blendete ihn. Keine 5 Schritte weiter merkte er schon, wie sein Hemd feucht wurde und ihm der Schweiß über den Rücken lief. Er ging zum Anleger San Zaccaria, um von dort das 82er-Boot zu nehmen, obwohl der Weg dahin durch die Sonne führte. Die Kalli in Richtung Rialto lagen zwar im Schatten, aber es würde doppelt so lange dauern und ihm graute vor jeder zusätzlichen Minute Weg in dieser Hitze. Er blieb an Deck, um das schwache Lüftchen zu genießen, das bei der gemächlichen Fahrt den Canal Grande hinauf entstand. Brunetti blickte um sich und sah die halbnackten Touristen in ihren Badeanzügen und Shorts und den ausgeschnittenen T-Shirts und beneidete sie, aber nur kurz. Dann ärgerte er sich über den grässlichen Anblick. Sein Blick schweifte auf die Palazzi am Canal Grande. Viele waren heruntergekommen. Die Stadt war alt geworden, doch Brunetti liebte die Sorgenfalten in ihrem gezeichneten Gesicht. Kommissario Brunetti? Ja? Ich bin Sergente Gallo aus Mestre, ich hol Sie ab. Ah ja. Danke, Sergente. Fahren wir zu der Stelle, wo er gefunden wurde. Mhm. Der Pathologe hat mich angerufen. Der Tod ist durch Schläge auf Kopf und Gesicht verursacht worden. Er ist etwa 12 bis 18 Stunden vor Auffinden der Leiche eingetreten. Es war wohl ein Eisenrohr. Drogen? Das wissen wir noch nicht. Einstichstellen gab es jedenfalls nicht. Und seine Kleidung? Ein rotes Kleid, irgendein billiger Stoff. Rote Schuhe, kaum getragen. Größe 41. Ich lasse sie untersuchen. Vielleicht können wir den Hersteller ausfindig machen. Haben Sie Fotos? Nicht vor morgen Vormittag. Aber, Kommissario, ich weiß nicht, ob Ihnen der Anblick bekommen wird. So schlimm? Dass wer das getan hat, der muss ihn wirklich gehasst haben. Oder er war nicht ganz bei sich. Lassen Sie eine Phantomzeichnung machen. Na klar. Aber das meiste wird man raten müssen. Hitze und Feuchtigkeit krochen an Brunetti hoch. Der Gestank wehte vom Schlachthof herüber. Ein paar Frauen standen an der Straße, zwei unter einem großen Sonnenschirm. Wissen die, was heute passiert ist? Bestimmt, sowas spricht sich schnell rum. Und trotzdem sind sie hier? Wir müssen noch leben. Außerdem war das Opfer ein Mann. Da besteht für sie keine Gefahr. Zumindest nicht aus ihrer Sicht. Ist dieser Zeuge, dieser Kola noch hier? Der wartet schon den ganzen Vormittag. Kolas Befragung brachte nicht viel Neues. Der Tote war schon weggeschafft worden. Wegen der Hitze. Brunetti schickte den Schlachter, der ziemlich fertig war, nach Hause. Der entsetzliche Gestank war der stärkste Eindruck, den der Ausflug zum Tatort hinterließ. Auf der Fahrt in die Questura von Mestre kurbelte Brunetti das Fenster herunter, um den Schlachthausgeruch wegzubekommen. Die Idee, vegetarisch zu leben, die er wie die meisten Italiener immer verspottet hatte, kam ihm heute ausgesprochen sympathisch vor. Sie sind doch Venezianer, Sergeant. Ihr Akzent ist doch von... Castello. Was machen Sie denn hier draußen im Mestre? Ich war es einfach leid, in Venedig nach einer passenden Wohnung zu suchen. Sie wissen doch, niemand will an einen Venezianer vermieten. Wir haben alle Angst, dass sie einen nie wieder rausbekommen. Und die Preise, wenn man kaufen will. 5 Millionen Lire für den Quadratmeter. Wer kann sich das schon leisten? Ja, sind wir hierher gezogen. Das klingt, als würden Sie es bedauern, Sergeant. Na, es ist nie leicht, seine Heimat zu verlassen, Kommissario. Die Questura von Mestre war menschenleer. In seinem Büro stellte Sergeant Gallo sofort ein paar Flaschen Mineralwasser auf den Tisch und sie tranken in großen Zügen. Ah, danke. Haben Sie so etwas wie eine Liste dieser Transvestiten, die als Prostituierte arbeiten? Nur von denen, die schon mal in Schwierigkeiten waren. Wir haben ungefähr 30 registriert. Aber ich nehme an, das ist nur ein kleiner Teil. Ich würde mir diese Unterlagen gerne mal ansehen. Können Sie mir davon Kopien machen? Das habe ich schon gemacht, Kommissario. Können Sie mir einen Wagen zur Verfügung stellen? Während Brunetti über die Schnellstraße Richtung Venedig fuhr, betrachtete er die grauen, weißen, grünen und gelben Rauchschwaden, die aus Margheras unendlich vielen Schornsteinen quollen. Soweit das Auge reichte, umhüllte die Dunstglocke den riesigen Industriekomplex und die untergehende Sonne machte eine strahlende Vision vom kommenden Jahrhundert daraus. Der Gedanke machte ihn traurig und er wandte den Kopf, um Richtung Murano zu schauen und weiter zum Turm der Kathedrale von Torcello, wo nach Ansicht einiger Historiker die Geschichte Venedigs vor mehr als 1000 Jahren angefangen hatte, als die Küstenbewohner von den anrückenden Hunnen auf die Inseln flüchteten. Er war kurz vor 8 zu Hause. In Gedanken war er noch bei jenem öden Stück Land und sah die Fliegen über der Stelle schwärmen, wo der Tote gelegen hatte. Ciao, Guido. Er ging zu seiner Frau, die in der Küche stand und Tomaten schnitt, und küsste sie auf den Nacken. Bei der Hitze. Salzmangel. Aus dem Kühlschrank nahm er eine Flasche Prosecco und öffnete sie. Möchtest du welchen? Gib mir einen Schluck von deinem. Bei der Hitze steigt er mir direkt in den Kopf. Oh, Caprese. Welch detektivischer Spürsinn. sieht ein paar Tomatenscheiben, ein Stück Mozzarella und ein bisschen Basilikum und schließt messerscharf auf Caprese. Na ja. Kein Wunder, dass so ein Mann die Kriminellen dieser Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ich habe einen Fall in Mestre übertragen bekommen. Was? Pater hat dich an Mestre abgegeben? Es ist kein anderer da. Guido, es gibt immer einen anderen. Worum geht es? Mord an einem Transvestiten. Das ist doch bis zum Wochenende nicht abgeschlossen, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Und was soll ich machen? Wir haben das Hotel gebucht, die Kinder haben sich darauf eingestellt, es sind alles vorbereitet. Ich komme danach. Ich hätte dich lieber bei mir, Guido. Du hast die Kinder. Gehen Sie nach, ob Chiara den Tisch gedeckt hat. Vor dem Einschlafen las er noch die Akten über die Transvestiten durch. Er hatte immer geglaubt, in Venedig gäbe es keine Transvestiten, die als Prostituierte arbeiteten. Paola? Was sagst du zu dem Ganzen? Findest du diese Männer nicht sonderbar? Ich finde die Männer, die sie bezahlen, viel sonderbarer. Warum? Diese Männer werden dafür bezahlt, dass sie sich vögeln lassen oder vögeln. Je nach Geschmack des Kunden. Aber sie müssen sich als Frauen verkleiden, bevor die anderen Männer sie nehmen. Denk doch nur an die Heuchelei, die darin liegt. Dieses Bedürfnis nach Selbstbetrug. Damit sie am nächsten Morgen sagen können, oh Gesù Bambino, ich habe gar nicht gemerkt, dass es ein Mann war, bis es zu spät war. Gute Nacht, Guido. Als Brunetti am nächsten Morgen in der Questura in Mestre ankam, waren die Fotos von der Leiche entwickelt und auch die Phantomzeichnung, die wiedergab, wie der Mann ausgesehen haben könnte, lag vor. Haben Sie Kopien machen lassen? Einen ganzen Stapel. Fingerabdrücke? Haben wir schon nach Rom geschickt. Und an Interpol. Das Gesicht ist ganz schön zugerichtet. Fast als ob der Täter gewollt hätte, dass man es nicht erkennt. Vielleicht, um die Identifizierung zu erschweren. Ach, heute kann man niemand mehr so einfach verschwinden lassen. Dann ist es in großer Wut geschehen. Und warum ihn in eine Gegend bringen, wo bekanntermaßen die Huren arbeiten? Das deutet doch eher auf Intelligenz hin als auf Wut. Vielleicht hat er ihn in seiner Wohnung umgebracht. Oder irgendwo, wo man einen von ihnen kannte. Da musste er die Leiche wegbringen. Und wenn der Mörder zu denen gehört, die zu diesen Transvestiten gehen, dann weiß er auch, wo die Huren sind. Es wäre also gar nicht so unlogisch, ihn dahin zu bringen, um den Verdacht auf die Freier zu lenken. Ja, ja, ja. Gut. Ich habe den Autopsiebericht. Und? Anfang 40, gepflegt, keine Einstichstellen, keine Drogen, keine Hinweise auf kürzliche sexuelle Betätigung, weder aktiver noch passiver Art. Abschürfungen am Körper bestätigen die Annahme, dass der Mann an einem anderen Ort umgebracht worden ist und anschließend dahin geschafft wurde, wo man ihn gefunden hat. Aber dann, rasierte Beine mit einigen Schnittwunden, die aber nicht geblutet haben. Und signifikante Spuren von Lippenstift und Augen-Make-up. Das Make-up könnte auch posthum aufgelegt worden sein. Ja, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wer er ist. Wie viele Leute haben wir zur Verfügung? Nur noch Scarpi. Na, das ist ja fabelhaft. Brunetti schlug den blauen Ordner auf, den er am Abend zuvor durchgelesen hatte, und deutete auf eine Liste mit Namen und Adressen. Dann müssen wir die Liste also dreiteilen. Wir sollten gleich anfangen, das Bild herumzuzeigen und Fragen zu stellen. Das sind aber keine Leute, die sich mit Polizisten unterhalten wollen, Kommissario. Dann sollten wir das Foto mitnehmen. Das von danach. Francesco Crespo, der erste Prostituto Travestito auf der Liste, wohnte in einem eleganten, rechteckigen Bau mit viel Glas, der vor 10 Jahren der letzte Schrei in Sachen Urbanität gewesen sein musste. Aber Italien ist ein Land, in dem neue Designerideen nie länger gewürdigt werden, als bis sie umgesetzt sind. Das Haus sah jetzt höchstens noch aus wie eine hochkant gestellte Schachtel Spaghetti. Machen Sie auf, Polizei! Aufmachen! Ja? Signor Crespo. Wer will was von ihm? Kommissario Guido Brunetti. Signor Crespo ist nicht da. Ach, dann warte ich drinnen auf Signor Crespo, bis er wieder zurück ist. Aber... Wenn Sie nichts dagegen haben. Signor... Die Tür zum anderen Zimmer ging auf und heraus kam ein Mann, der 10 Jahre jünger und mindestens 3 Konfektionsgrößen kleiner war als der Bodyguard. Ja? Signor Francesco Crespo? Crespo trug eine weit geschnittene hellblaue Hose und ein offenes weißes Seidenhemd. Er trat einen Schritt auf Brunetti zu, hob mit gespreiztem Finger anmutig die Hand und legte sie an den Halsansatz. Was kann ich für Sie tun? Signor Crespo, ich möchte Sie bitten, sich eine Zeichnung anzusehen, um mir zu sagen, ob Sie den Mann darauf kennen. Ich sehe mir gern alles an, was Sie mir zeigen. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Sie haben ja kaum hingesehen. Ich möchte, dass Sie sich das Bild genauer ansehen. Aber er hat doch gesagt, dass er ihn nicht kennt. Hören Sie zu. Es ist eine Phantomzeichnung. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Ihnen gern noch ein Foto zeigen. Natürlich, wenn Sie wollen, Kommissario. Brunetti nahm das Foto der Leiche aus der Tasche. Dann sah er Crespo an. Es besteht die Möglichkeit, dass er von einem Mann getötet wurde, der für seine Dienste bezahlt hat. Das heißt, dass Männern wie Ihnen Gefahr von demselben Mann drohen könnte. Crespo hielt das Bild hoch, bedachte Brunetti mit einem Lächeln und neigte immer noch lächelnd den Kopf darüber. Gleich darauf flog seine Hand vom Hals an seinen halb geöffneten Mund. Nein, nein, nein, das können Sie mit mir nicht machen. Das passiert mir nicht. Das können Sie mit mir nicht machen. Nein, mir nicht. Nein, mir nicht. Was ist denn hier los? Die Tür zum anderen Zimmer schlug auf und ein weiterer Mann stürmte mit raschen Schritten herein. Was ist passiert? Ach. Er blickte zu Brunetti hinüber und beide erkannten sich augenblicklich. Giancarlo Santomauro war nicht nur einer der bekanntesten Anwälte Venedigs, sondern auch Präsident und treibende Kraft der Lega della Moralità, einer Vereinigung christlicher Laien, die sich der Bewahrung und dem Fortbestand von Glauben, Familie und Tugend verschrieben hatten. Was haben Sie denn in dieser Wohnung zu suchen, Kommissario? Signor Crespo ist mein Mandant und ich werde nicht zulassen, dass ihn die Polizei weiterhin so brutal behandelt. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt, Kommissario. Ich habe Signor Crespo gebeten, uns bei der Identifizierung eines Toten behilflich zu sein. Ich habe ihm ein Foto gezeigt. Seine Reaktion sehen Sie ja. Eine ziemlich heftige Art, auf den Tod eines Mannes zu reagieren, den er angeblich nicht kannte, meinen Sie nicht? Wenn Signor Crespo gesagt hat, dass er ihn nicht kennt, dann haben Sie ja Ihre Antwort und können gehen. Natürlich, ja. Das kann ich und das tue ich auch. Übrigens, Sie haben vergessen, Ihre Schuhe zuzubinden, Avocado. Was? Santomauro schaute nach unten und sah sofort, dass beide Schuhe ordentlich geschnürt waren. Er warf Brunetti einen Blick zu, mit dem man Glas hätte schneiden können. Sagte aber nichts. Signor Crespo, wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt, können Sie mich in der Questura in Venedig anrufen. Brunettis Familie hatte sich auf die Dachterrasse zurückgezogen, wo die erste Kühle des Abends zu spüren war. Während er duschte, hatte Paola ihm einen Campari-Soda bereitet, den er nun zufrieden in seiner Hand hielt. Santo Mauro? Giancarlo Santo Mauro, wie pikant. Ich wünschte, ich hätte dir nie versprechen müssen, nicht über das zu reden, was du mir erzählst. Das ist ja herrlich. Kennst du seine Frau? Wenn ich Avocato Santo Mauro wäre und von meiner Veranlagung mal ganz abgesehen die Wahl hätte zwischen meiner großen, dürren, tadellos angezogenen Frau mit ihrer Margaret Thatcher-Frisur und einem jungen, gut aussehenden Mann, na, da würde ich zweifellos die Arme nach dem Jungen ausstrecken. Woher kennst du sie? Von irgendeinem Abendessen bei meinen Eltern. Sie quatscht viel und er steht mit arroganter Miene herum. Ich fand immer, dass sie zwei scheinheilige Wichtigtuer sind. Es freut mich zu hören, dass ich recht hatte. Paola, ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass er aus einem anderen Grund dort war, als um Crespo juristisch zu beraten. Ja, dann wollen wir das mal annehmen. Sonst müsste man sich ja jedes Mal Gedanken machen, wenn man ihn aus dem Palazzo des Erzbischofs oder aus der Basilika kommen sieht. Paola, also bitte. Du sag mal, du hattest doch gesagt, dass Crespo den Mann auf dem Foto erkannt hat. Ich hatte zuerst den Eindruck. Na, dann könnte der Mann auf dem Bild jemand sein, nicht? Ein Kunde, der sich als Frau anzieht, wenn er zu diesen anderen Männern geht. Damit könntest du recht haben. Ich habe die Leiche gesehen. Es war, glaube ich, kein Körper, den ein Mann sich etwas kosten lassen würde. Was war es denn für ein Körper? Es mag ja seltsam klingen, aber als ich ihn sah, fiel mir auf, wie sehr er meinem eigenen ähnelt. Das war schon eigenartig, ihn da liegen zu sehen, tot. Sie legte ihm eine Hand auf den Nacken, beugte sich vor und nahm ihm das Glas ab. Dann trank sie einen Schluck und gab es ihm zurück. Wenn du das ausgetrunken hast, könntest du dir denn vorstellen, dass ich mir deinen Körper etwas kosten lasse? Für den nächsten Abend hatte sich Brunetti vorgenommen, den Straßenstrich von Mestre abzuklappern und den Strichern das Bild des Toten zu zeigen, in der Hoffnung, ihn endlich identifizieren zu können. Brunetti hatte sich so angezogen, dass er seiner Ansicht nach nicht direkt wie ein Polizist aussah. Brunetti zeigte einigen Tunden die Phantomzeichnung des Toten. Aber keiner kannte ihn. Bis er auf einen schlaksigen Jungen mit roter Perücke stieß, der den Mann zu kennen schien. Der Junge hieß Roberto Canale. Ja. Ja, er kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann nicht sagen, wer er ist. Kennen Sie ihn von hier, von der Via Cappuccina, Signor Canale? Nein, ganz und gar nicht. Das ist ja das Eigenartige. Ich weiß, ich kenne ihn, aber mit dem hier hat das alles nichts zu tun. Er gehört nicht hierher. Aber mir fällt auch nicht ein, wo er hingehört. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe Sie. Wollen Sie das Bild behalten? Ja. Vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn ich es mir hin und wieder ansehen kann. Möglicherweise kommt dann die Erinnerung ganz plötzlich. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Danke sehr. War er schlimm zugerichtet? Ich meine, als Sie ihn gefunden haben? Ja, deshalb die Phantomzeichnung. Am nächsten Morgen schaute Brunetti in der Questura vorbei, um seine Post durchzusehen. Außerdem interessierte ihn, ob es Neues gab im Fall Patta und seines Nebenbuhlers Burrasca. Kommissario, der Vicequestore erwartet Sie schon. Oh, wie schön. Übrigens, falls Sie etwas zu tun haben für mich. Ja? Ich glaube, ich soll auch für Sie arbeiten. Oh, das wäre sehr schön, Signorina Zorzi. Patta saß wie immer hinter seinem Schreibtisch, doch der war diesmal mit Papieren übersät. Und obendrauf lag La Nuova. Ein Blatt, dessen hohe Leserzahlen offenbar auf der allgemeinen Annahme beruhten, dass die Menschen gerne über gemeine und niederträchtige Dinge lesen wollten. Wie geht es denn in Mestre? Das Opfer konnte noch nicht identifiziert werden. Aber ich glaube, dass ihn einer erkannt hat, den ich befragt habe. Santo Mauro? Ja, woher wissen Sie von Santo Mauro? Er hat mich dreimal angerufen. Dieser Mistkerl! Bei dieser ungewohnten Unbedachtheit Patas überlegte Brunetti sofort, was wohl zwischen ihnen sein könnte. Dann fiel es ihm ein. Maria Lucrezia Patta. Sie war die Schirmherrin der Frauenorganisation von Santo Mauros Lega della Moralità. Er ist Crespos Anwalt. Und... Ja? Ach, nichts. Was hat er denn gesagt, Vice Questore? Er meinte, Sie hätten seinen Klienten belästigt und seien unnötig brutal vorgegangen. Ich habe ihm natürlich gesagt, er könne ja Beschwerde einlegen. Seltsam. Normalerweise hätte Pater die Beschwerde eines Mannes wie Santo Mauro ernster genommen. Er hätte den Übeltäter zur Ordnung gerufen, wenn nicht gar degradiert und für 3 Jahre nach Palermo versetzt. Ich dulde nicht, dass Zivilpersonen sich in die Arbeitsweise staatlicher Organe einmischen. Ja, dann meinen Sie also, ich sollte Crespo ruhig noch einmal befragen? Tun Sie, was Sie für richtig halten. Tja. Noch etwas, Vice Questore? Ach, eines wäre da noch, Kommissario. Ja? Sie haben doch Freunde in Journalistenkreisen, nicht? Ja, den einen oder den anderen. Wissen Sie, ich habe überlegt, ob es Ihnen wohl etwas ausmachen würde, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Ich befinde mich derzeit in einer misslichen Lage, Brunetti, und es wäre mir sehr lieb, wenn sich die Verbreitung dieser Nachricht in Grenzen halten ließe. Welche Nachricht, Signore? Was auch jetzt, tun Sie doch nicht, die Sie sind. Ach so, Sie meinen Ihre Gattin. Ja, die meine ich. Na, ich werde tun, was ich kann. Gut. Ich habe diese neue Sekretärin gebeten, sich Informationen über seine Steuern zu beschaffen. Ich rede von Burrasca. Und ich habe sie angewiesen, Ihnen alles zu geben, was sie findet. Mir? Wieso? Nur Geduld, Kommissario. Auf dem Weg in sein Büro dachte Brunetti, wenn Signorina Sorzi für den Vice Questore in den Kontoauszügen des Pornokönigs Burrasca schnüffeln darf, dann sollte es wohl auch möglich sein, sie auf Santo Mauro ansetzen zu können. Und er bat sie, über die Geschäfte des Avocato ihren Computer zu befragen. Als er das Fenster öffnete, kam nur noch mehr feuchtheiße Hitze herein. Und jetzt, bei Ebbe, drang der allzeit unter dem Wasser lauernde Gestank der Verwesung sogar bis hierher. Vianello, kommen Sie bitte mal hoch zu mir. Sergente Vianello, ehemals Sergente Miotti, hatte vor kurzem geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen. Er war normalerweise sehr gut informiert über das, was in Venedig vor sich ging. Und er kannte nicht nur die Lega, sondern sogar ein Mitglied dieser Vereinigung. Ja, eine Frau auf der Bank. Nadja, meine Frau, kennt sie besser. Ich erinnere mich, dass Nadja mal gesagt hat, sie fände es eigenartig, dass eine so nette Frau sich mit sowas abgibt. Na, dann geht sie davon aus, dass die Leute von der Lega keine netten Leute sind. Na, denken Sie doch nur an den Namen, Lega della Moralità. Als ob sie die Moral gepachtet hätten. Das muss ja eine Horde von Wasserbanki sein, wenn Sie mich fragen. Dieser urvenezianische Ausdruck meint Leute, die in der Kirche so tief gebeugt niederknien, dass sie das Gestühl küssen können. Vianello, ich möchte alles wissen über Santo Mauro, seine Geschäfte und die Lega della Moralità. Wie viele Mitglieder sie hat, wer sie sind und was sie eigentlich tun. Auch über seine Frau? Alles, was Sie rausbekommen können. Noch etwas? Dieser Transvestite Mestre, Francesco Crespo, erwähnen Sie seinen Namen hier und da. Mal sehen, ob er jemandem etwas sagt. Noch etwas? Und fragen Sie Sergente Gallo im Mestre, ob er etwas über das Kleid und die roten Schuhe herausgefunden hat. War's das, Kommissario? Und, Miotti, behalten Sie die Vermissten... Vianello. Entschuldigung. Vianello, behalten Sie die Vermisstenmeldungen im Auge. Alles, was reinkommt. Wir suchen einen Mann Anfang 40, auf den die Beschreibung des Toten passt. Vielleicht kann die neue Sekretärin mit ihrem Computer helfen. Sie können sich wohl mit dem Gedanken, dass er ein Prostituto war, nicht recht anfreunden, Kommissario. Brunetti musste an den Körper denken, der so schrecklich seinem eigenen glich. Es ist einfach kein Körper, für den jemand bezahlen will. Am Sonntagmorgen begleitete Brunetti seine Familie zum Bahnhof. Paola war verärgert, dass er seine Transvestiten, wie sie sich ausdrückte, nicht verlassen wollte, um wenigstens für das erste Urlaubswochenende mit nach Bozen zu fahren. Deshalb war der Abschied kurz und er fuhr sofort nach Mestre, um Sergente Gallo zu treffen. Es kommt jemand, um den Toten zu identifizieren. Eine Signora Mascardi. Ihr Mann ist Direktor der venezianischen Filiale der Banca di Verona. Er ist seit Samstag verschwunden. Was? Vor einer Woche? Warum hat es so lange gedauert, bis sie sein Verschwinden bemerkt hat? Er wollte eine Geschäftsreise machen nach Messina. Die Frau wird gleich hier sein, dann können Sie mit ihr sprechen. Als Signora Mascari ankam, hatte sie zuvor den Toten als ihren Mann Leonardo identifiziert. Sie war eine Frau, aus deren Kleidung und Auftreten nicht sprach, dass ihre Jugend dahin war, sondern dass es nie eine gegeben hatte. Mein herzliches Beileid, Signora. Ich weiß, wie schmerzig und schockierend all dies für Sie sein muss. Sagen Sie mir, was passiert ist. Brunetti erzählte so schonend wie möglich, was er wusste, und stellte dann, ebenfalls vorsichtig, die obligatorischen Fragen. Kennen Sie irgendwen, der Ihrem Mann übel wollte, der ihm gedroht hatte? Leonardo hatte keine Feinde. Hatte Ihr Mann Probleme in der Bank? Nein, nichts dergleichen. Ihr Mann war auf dem Weg nach Messina. Hat er Sie von dort angerufen? Nein, aber das hat er nie getan. Wann haben Sie angefangen, sich Sorgen zu machen, Signora? Gestern Abend. Ich habe einen Angestellten der Bank angerufen. Er hat mir gesagt, dass Leonardo gar nicht in Messina war. Er hatte dort nachgefragt. Dann habe ich mich bei Ihnen gemeldet. Signora... Wollen Sie sich setzen, bitte? Gallo, ein Glas Wasser. Nein, nein, es geht schon. Ich will nach Hause. Bitte, kommen Sie. Brunetti begleitete sie zur Tür und zur Treppe am Ende des Korridors. Er sah, dass sie mit der rechten Hand fest ihre Handtasche umklammert hielt, während sie die linke buchstäblich in die Tasche ihrer Kostümjacke gerammt hatte. Na, was hatten Sie für einen Eindruck? Ich bin überrascht. Der war also Banker und kein Stricher. Ja, ich fand's von Anfang an seltsam. Ich glaube übrigens nicht, dass es Menschen gibt, die keine Feinde haben. Ganz besonders nicht Banker von Mitte 40. Und jetzt? Wir haben einen Namen und wissen wenigstens, wo wir anfangen können zu suchen. Wonach? Kleidung und Schuhe. Wo stammen Sie her? Über das Kleid haben wir noch nichts. Aber wir haben den Hersteller der Schuhe. Ich soll heute noch die Liste der Geschäfte bekommen, in denen sie verkauft werden. Am Samstagmorgen war die Questura wie ausgestorben. Als erstes rief Brunetti bei der Banca di Verona an. Beim dritten Klingeln meldete sich eine Männerstimme, die ihm aber nur kurz mitteilte, er habe sich verwählt. Doch er war sich sicher, richtig gewählt zu haben und versuchte es nochmals. Diesmal nahm keiner ab und er beschloss, sich die Sache persönlich anzusehen. Die Banca di Verona lag am Campo San Bartolomeo am Fuß der Rialto-Brücke, wo viele Banken ihre Büros hatten. Brunettis Blick fiel auf die Bronzestatue Goldonis, der mitten in einem schwungvollen Schritt eingefangen worden war. Und darum war dieser Campo für seine Statue der richtige Platz. Denn hier hatten es alle eilig, waren alle immer auf dem Weg irgendwohin. Über die Rialto-Brücke entweder zum Stadtteil San Marco oder nach Canareggio. Wenn man im Herzen der Stadt wohnte, sorgte schon die Geografie dafür, dass man mindestens einmal am Tag den Campo San Bartolomeo überquerte. Die Geschäftsräume der Banca di Verona befanden sich im zweiten Stock eines Hauses, in dem es auch Privatwohnungen gab. Nicht ohne sich ziemlich lächerlich vorzukommen, legte Brunetti den Kopf schief und spähte durch das Schlüsselloch der metallenen Porta Blindata. Drinnen sah er einen schwachen Lichtschein und er beschloss, auf dem Treppenabsatz oberhalb der Tür zur Bank zu warten. Nach einiger Zeit kam ein Mann heraus, den er aber nur flüchtig sehen konnte und den er im Gewühl der Straße sofort verlor. Brunetti tat, was jeder vernünftige Mann tut, nachdem er eine Niederlage hatte einstecken müssen. Er ging nach Hause und rief seine Frau an, die sich offensichtlich sehr wohl fühlte in den Bergen. Paola, wie geht's euch? Gut. Kommst du morgen? Nein, ich kann leider nicht. Die Leiche ist identifiziert. Und? Wer ist es? Tja, du wirst es nicht glauben. Kein Stricher. Mascari, er ist Direktor der Banca di Verona. Kennst du ihn? Nee, nie gehört. Ja. Dann werde ich mal Padovani befragen. Der kann bestimmt was über die hiesige Schwulenszene erzählen. Mit dem gegenseitigen Versprechen, wieder anzurufen, legten sie auf und Brunetti dachte, wie eigenartig es war, als Mann eine Woche wegzufahren und seine Frau nicht anzurufen, wie das bei den Mascaris wohl üblich gewesen war. Padovani empfing ihn mit einem wundervollen Essen. Aus Resten, hatte er am Telefon gesagt. Aber die konnten sich sehen lassen. Pasta, Vitello Tonnato und andere Köstlichkeiten. Was willst du wissen, Guido? Ich habe Grund anzunehmen, dass Avvocato Santo Mauro mit einem Transvestiten zu tun hat, der in Mestre wohnt und da auch arbeitet. So, so. Da habt ihr also endlich den frommen Avvocato am Wickel. Aber was meinst du mit zu tun? Sexuell. Aber er behauptet, sein Anwalt zu sein. Das eine schließt das andere ja nicht aus, oder? Wer ist der junge Mann? Francesco Crespo. Und da ist auch nur eine Leiche. Leonardo Mascari. Crespo behauptet, Mascari nicht zu kennen, aber das stimmt nicht. Da bin ich sicher. Crespo ist eine kleine Nutte. Sehr gut aussehend. Er lässt sich aushalten. Von Santo Mauro? Du sprichst von dem Präsidenten der Lega della Moralità. Oh ja. Die Nachricht, dass er Präsident der Lega della Moralità geworden ist, wurde in bestimmten Kreisen mit Lachsalven aufgenommen. Ach, du meinst, es ist allgemein bekannt, dass er schwul ist? Ja und nein. Die meisten von uns Journalisten wissen das, aber Wissen und Reden sind verschiedene Dinge. Und wir reden nicht über private Interna. Wenn wir das täten, dann bliebe keiner übrig, um die Regierung zu führen. Oder den Vatikan, wenn wir schon dabei sind. Padovani, du mit deinem Tratsch. Aber jetzt mal im Ernst. Der Lega-Vorsitzende ist schwul. Wer nimmt den Moralverein denn ernst? Die meisten halten ihn doch für einen Witz. Aber ich sage dir, das ist falsch. Absolut falsch. Schau dir mal die Mitgliederliste an und ihre Finanzen. Wenn Giancarlo Santo Mauro sich an die Spitze einer Sache stellt, dann stinkt sie. Weißt du etwas über sein Privatleben? Worauf steht er denn? Auf kleine Jungen. Bist du sicher, Damiano? Man sagt es. Und wie alt? Jung. Das kann 12 sein oder auch 10. Ah ja. Er ist ein Päderast. Kappa? Ja, bitte. Danke. Kannst du mir mehr Informationen beschaffen über ihn und Crespo und Mascari? Ich muss telefonieren. Das kann ein paar Tage dauern. Aber die Lega solltest du dir schon mal genau ansehen. Du kannst dich drauf verlassen. Du traust der Lega einiges zu. Ich traue allen etwas zu, die sich anderen so überlegen fühlen. Auch der Polizei? Nein, der Polizei nicht, Guido. Niemand glaubt an deren Überlegenheit. Und ich habe den Verdacht, dass es von deinen Kollegen auch keiner glaubt. Eine Woche war vergangen und die Frau von Vice Questore Patta war nicht mehr Thema Nummer 1 in der Questura. Brunetti hatte nochmals ein Gespräch mit Signora Mascari, die heftig abstritt, dass ihr Mann jemals Interesse für Transvestiten gezeigt habe. Bitte haben Sie Geduld mit mir, Signora Mascari. Nein. Ich versuche nur, die Dinge zu verstehen. Kommissar, und dazu muss ich diese Fragen über ihn stellen. Also, wenn es denn sein muss. Damit wir die Wahrheit über den Tod Ihres Mannes herausfinden können. Hat er beispielsweise etwas über seine Reise nach Messina gesagt? Hatten Sie den Eindruck, dass er gern fahren wollte oder eher nicht? Es gehörte zu seinem Beruf, also musste er es tun. Hat er Sie von solchen Reisen angerufen, Signora? Nein. Ich sage Ihnen nochmal, mit meinem Mann war alles in Ordnung. Warum hat er nie angerufen? Die Bank hat nicht zugelassen, dass Leonardo private Telefongespräche auf die Spesenrechnung setzte. Signora, mit Verlaub, also das ist wollen Sie in Zweifel ziehen, was ich Ihnen sage? Mit meinem Mann war alles in Ordnung. Brunetti reichte ihr zum Abschied nicht die Hand. Er verbeugte sich nur leicht. Ihm fiel die letzte Szene von Bernarda Albers Haus ein, in der die Mutter dem Publikum und der Welt ins Gesicht schreit, ihre Tochter sei als Jungfrau gestorben. Für Brunetti zählte nur die Tatsache, dass sie tot waren. Alles andere war Eitelkeit. Kommissario, haben Sie Zeit? Bitte, Vianello. Also, die Lega della Moralità wurde vor etwa 8 Jahren gegründet. Zu welchem Zweck oder von wem, weiß keiner genau. Sie tut angeblich gute Werke und hat einen guten Ruf. Im Lauf der Jahre haben ihr die Stadt und einige Kirchen ihre freien Wohnungen zur Verwaltung überlassen. Und weil ihre Leute ehrenamtlich arbeiten, wurde die Lega als wohltätige Organisation anerkannt. Also muss sie keine Steuern bezahlen. Und die Regierung erweist ihr das übliche Entgegenkommen und nimmt ihre Finanzen nicht allzu genau unter die Lupe. Sie sagen es, Dottore. Aber da ist noch etwas. Außer bei den Mietsachen, die scheinbar wirklich sozial laufen, weiß niemand von konkreten guten Werken der Lega. Kein Krankenhaus, kein Waisenhaus, keine Sozialstation hat von der Lega je etwas erhalten. Und Santo Mauro? Er ist der Boss. Aber keiner weiß, wie es dazu kam und auch nicht, was es bedeutet, der Boss zu sein. Und wie läuft's in seinem Beruf? Erfolg, Erfolg, Erfolg. Er vertritt 2 der größten Baufirmen in der Stadt, mindestens 3 Banken und hat 2 Stadträte hinter sich. Ist eine davon zufällig die Banca di Verona? Woher wussten Sie das? Mascari war der Direktor. 2 und 2 macht 4. Wenn er sich beeilte, konnte Brunetti es zur Banca di Verona schaffen, bevor sie zumachte. Brunetti wollte mit Signor Ravanello sprechen, dem Kollegen, den Signora Mascari angerufen hatte und von dem sie erfahren hatte, dass ihr Mann offensichtlich gar nicht in Messina gewesen war. Eine furchtbare Geschichte, wirklich furchtbar. Wir sind sehr beunruhigt. Hinter einem breiten Eichenschreibtisch saß ein großer, dunkelhaariger Mann in weißem Hemd und dunklem Anzug. Er musste sich nicht erst umdrehen und seinen Hinterkopf zeigen. Brunetti erkannte ihn auch so als den Mann, der am Samstagnachmittag in diesem Büro gearbeitet und das Telefon nicht abgehoben hatte. Wer führt denn jetzt die Geschäfte, Signor Ravanello? Da ich der Vice-Direttore war, ich. Aber das ist nicht der Grund für die Beunruhigung. Und was ist der Grund? Der Skandal, der entsetzliche Skandal. Sie wissen ja, wie diskret wir Banker sein müssen. Ja, welcher Skandal? Sie kennen doch die Umstände, unter denen Leonardos Leiche gefunden wurde. 3 Kunden haben jetzt schon ihre Geld abgezogen. Das kann so weitergehen. Und die tatsächlichen Verluste der Bank, wie groß sind die? Könnten Sie mir sagen, warum Sie das wissen wollen, Kommissario? Ich muss alle Informationen zusammentragen, die ich bekommen kann. Gut. Also etwa 8 Milliarden Lire. Und das alles, weil ein Direktor ein Kleid anhatte? Ist das nicht eine etwas überzogene Reaktion auf den Tod eines Mannes? Sein Tod ist kompromittierend für die Bank. Aber weit mehr noch für Leonardo selbst. Signor Ravanello, aus der Tatsache, dass Signor Mascari zur Zeit seines Todes ein Kleid anhatte, kann man nicht unbedingt schließen, dass er ein Transvestit war. Aber Kommissario... Genauer gesagt lässt sich daraus noch nicht einmal schließen, dass es in seinem Leben auch nur eine Anomalie gab. Das kann ich unmöglich glauben. Und warum? Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Ich war Leonardos Freund. Und er hat... Reden Sie weiter, Signora Vanello. Ich habe es gewusst. Was haben Sie gewusst? Ich wusste, dass er sich verkleidete. Und dass er auf Jungen steht. Was hat er Ihnen erzählt? Ja, das war sehr merkwürdig. Wir waren in der Bank und plötzlich sagte zu mir, übrigens, Marco, ich liebe Jungen. Warum haben Sie das nicht der Polizei gesagt? Ich hielt es für nicht so wichtig. Außerdem, ich wollte auch die Bank schützen. Ich wollte feststellen, ob er eine Unbesonnenheit begangen hatte. Ist das bei Ihnen der Fachausdruck für Unterschlagungen? Naja. Klartext, bitte. Ob seine Konten in Ordnung waren, ob nichts fehlte vom Kunden- oder Firmenkapital. Solche Laster sind ja, wie Sie wissen, nicht billig. Also, ist das so? Ja, dann waren Sie ja schon beschäftigt heute Vormittag. Nein, ich habe es am Wochenende gemacht. Und? Alles in Ordnung. Und wenn es nicht so gewesen wäre? Ja, dann hätte ich Sie natürlich angerufen. Ich verstehe. Können Sie uns Kopien dieser Unterlagen zur Verfügung stellen? Selbstverständlich. Diese Zustimmung kam für Brunetti recht schnell. Seiner Erfahrung nach rückten Banken mit Informationen noch widerwilliger heraus als mit Geld. Welch eine entgegenkommende Geste. Ja, vielen Dank, Signora Vanello. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte Sie, Kommissar. Die Situation ist sicher sehr schwierig für Sie. Sie haben ja nicht nur einen Kollegen verloren, sondern auch einen Freund. Ja, das habe ich. Wenn Ihnen vielleicht noch etwas einfällt, was Signor Mascari Ihnen über sein heimliches Leben anvertraut hat. Ich habe Ihnen alles gesagt. Gut. Es könnte ja sein, dass Sie sich in Ihrem momentanen Gefühlsaufruhr an andere, scheinbar unwichtige Dinge nicht erinnern. Natürlich. Also nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und für Ihre Aufrichtigkeit. Ach, hat er Ihnen übrigens von seinen Verkleidungen erzählt? Wie bitte? Zum Beispiel, dass er sich die Beine rasiert hat. Ja, davon hat er mal gesprochen. Das war mir äußerst peinlich. Komisch. Der Autopsiebericht sagt, keine epidermale Blutung aus den Schnittwunden an den Beinen des Toten. Was bedeutet das, Kommissar? Das bedeutet, dass sich Signor Mascari seine Beine nicht selbst rasiert hat. Mein Gott. Dann war es... Ja, es war ein anderer. Und er muss es getan haben, nachdem Mascari schon tot war. Venezianische Charade. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspück. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den ersten Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hele Darius. Pata, Wolfgang Hinze. Vianello, Christian Berkel. Gallo, Bernd Hahn. Santo Mauro, Hans Schulze. Padovani, Gerd Warmeling. Ravanello, Alf Marholm. In weiteren Rollen Verena von Beer, Marc-Oliver Bögel, Hans-Josef Eich, Frank Stöckle, Renate Schröter und Jens Wawrczek. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann.